Adam und Eva von Josef Maria von der ewigen Weisheit. 1. Gott, den großen Vater in den Himmeln, bete ich an, die Macht ob allen Mächten. Er, der Ewige, er heißt der Alte, weißer als der Neuschnee ist sein Haupthaar. Gott, den Schöpfer, will ich preisend singen, den Allmächtigen in seiner Allmacht. Gott, Kreator ex nihilo, Schöpfer, voll Potenz und Akt, ist Gott der Vater. Allerhöchste Zeugungskraft der Vater, allerhöchste Zeugungskraft der Schöpfer, voll Potenz und Akt, die Macht der Mächte, der in seinem Sohn die Welt erschaffen. Der Allmächtige mit seiner Rechten, sammelte den Staub der Mutter Erde, was er bildete, das war der Urmensch, Geist ward in die Nase eingeblasen. O, wie herrlich ist der schöne Urmensch, Ebenbild im Bild der Christ Sophia, maskulin und feminin in einem, Urbild für die Mannheit und die Weibheit. Hebt sein Haupt der Urmensch in den Himmel, bilden seines Hauptes Haare Wolken, gleicht sein Antlitz einer zweiten Sonne, glühendes und Licht die Antlitzsonne. Steht der Urmensch aufrecht unterm Himmel, mit den nackten Füßen auf der Erde, ist sein Körper wie die Mittelsäule, die den Himmel an die Erde bindet. Liegt der Urmensch eben hingelagert, in den weichen Schoß der Mutter Erde, ruhen seine Füße in dem Westen, ruht sein Schädel in dem fernen Osten. Gott, der Vater, schaut voll Wohlgefallen, Gott, der Vater, spricht mit leiser Stimme, Urmensch, dich erzeugte ich, mein Kindlein, du bist meine Wonne, mein Ergötzen. Zwei. Alle Throne, Mächte und Gewalten, alle Herrlichkeiten, Fürstentümer, Seraphim und Cherubim und Engel sangen, Urmensch, dir sei Ruhm und Ehre. Dionysios, Athenas Seher, wird mich seine Weisheit wieder lehren, von der Hierarchie der Engelschöre, von den Rädern, von den Loderflammen, von den Thronen, welche Gott so ähnlich, dass wir jene Götter nennen können. Götter, Götter, siehe, welche Wonne, welchen Urmensch aus der Hand des Schöpfers. Steht der Urmensch auf der Mutter Erde? Steht ihm Gabriel zur linken Seite? Lehrt das Wort ihn, lehrt die Göttin Sprache, lehrt ihn mehr noch, auch der Mystik Schweigen. Steht ihm Michael zur rechten Seite, lehrt ihn Energie und Macht und Stärke, schützt ihn vor den Feinden seiner Seele, spricht ihm Mut zu, dem Begehrenswerten. So der Urmensch wird geehrt von Engeln. Doch die Kreaturen dieser Erde beten Urmensch. Lobpreis und Anbetung werde dir von allen Kreaturen. Wir sind Würmer, unsere Schwänze zucken, wir sind Hunde, die aufs Wort gehorchen, wir sind Pflanzen, die zur Speise dienen, wir sind Trauben, die den Geist erfrischen, wir sind Edelsteine, dich zu heilen, wir sind Greiser, deinen Leib zu betten, wir sind Energien dieser Erde, dir zu dienen und dich anzubeten. Doch der Urmensch sagt den Kreaturen, Kreaturen, ich bin Mensch, nicht Gottheit. Himmelt mich nicht an in der Anbetung. Ich bin Staub und Hauch vor Gottes Allmacht. Ewige Anbetung sei der Allmacht, sei der göttlichen Potenz des Vaters, sei der rechten Hand des Schöpfergottes. Wir sind nichts als Gottes Samenfunken. Drei. Aber Gott erhob das Wort, mein Urmensch, kommen sollen menschliche Geschlechter, kommen sollen weise, starke Männer, kommen sollen freie, liebe Frauen. Urmensch, Gott zerteilte deine Glieder und zerstreute dich an alle Enden dieser gottgeformten Mutter Erde, dich von Horizont zu Horizonten. In Amerika die Glieder lagen, und in Afrika der schwarzen Mutter, und in Asia der großen Mutter, in Europa auch der süßen Nymphe. Und der Urmensch wurde tief erniedrigt von der Ähnlichkeit mit seinem Gotte, und er glich mir einem Weizensamen, eingesät in seine Mutter Erde. Wer weiß aber, wo sein Haupt gelegen? Wer weiß aber, wo sein Herz gelegen? Wer weiß, wo die Arme und die Beine lagen in dem Schoß der Mutter Erde? Eines weiß die Muse nur zu sagen, dass das doppelte Geschlecht der Urmensch niederlegte in den Garten Eden und befruchtete den Garten Eden. Nämlich dieser androgyne Urmensch mit dem doppelt einigen Geschlechte streute aus den Phallus mit der Vulva in Verschmelzung in dem Garten Eden. Wie ihr sehen könnt an Götterbildern, ist vereint der Phallus mit der Vulva. Da vereint der Phallus mit der Vulva, fruchtbar wird die Lust im Garten Eden. Denn der Phallus überschäumt von Samen und der Gischt des kochend heißen Blutes und die Vulva in des Weibes Becken ist der Fruchtbarkeit geliebte Quelle. Urmensch, eines ist dir nur geblieben von der Ähnlichkeit mit deinem Gotte. Dir blieb als geheimnisvolle Freundin anvertrautes Buch der Christophia. Vier. Gott, der Schöpfer, ewig sei gepriesen, der die freie Lilith-Frau erschaffen. Ewige Anbetung sei der Gottheit für das Ebenbild der Lilith-Schöpfung. Lilith ist die Nacht, sie ist der Schatten, feminine Göttin allen Dunkels. Rabe sie der Nacht und allen Schicksals, Eule sie der Nacht und aller Weisheit. Reise durch die Nacht des Unbewussten zu der Morgenröte tiefer Weisheit. Wandere durch die dunkle Nacht der Seele zu dem Gottesberg der Gottesehe. Lilith sah ich, ja, ich schaute Lilith, eine liebreizreiche, süße Nymphe, die Verführerin von Reiz und Schönheit, kaum verhüllt im Spiegel sich beschaute, um den nackten, wunderschönen Körper nur ein Hauch von transparentem Schleier, leicht umschlungen, einer Schlange ähnlich, sie bespiegelte sich in dem Spiegel. Lilith in dem femininen Schleier, Lilith vor dem femininen Schleier. Oh, ich liebe, ich begehre Lilith, ich verlange nach dem Liebreiz Liliths. Wahrlich, wahrlich, Lilith sah ich tanzen, um den nackten Körper sieben Schleier, tanzte sie den Tanz der sieben Schleier, tanzte sie den Tanz der Selbsterkenntnis. Schleier fiel um Schleier von dem Körper, Hülle fiel um Hülle ab von Lilith. Lilith tanzte so den Tanz der Schleier, so den Tanz der Schleier tanzte Lilith. Fünf. Adam war der erste Mann der Menschheit. Lilith war die erste Frau der Menschheit. Adam nackt und Lilith nackt auf Erden lagen in dem Bett des grünen Grases. Adam wollte über Lilith liegen, dass von oben her der Mann eindringe in die dunkle Nacht des Beckens Liliths, dass die starke Mannheit drinnen werke. Adams Manneskraft war stark und mächtig, Liliths Weiblichkeit war enge Pforte. Adam pflügte wie ein Stier den Acker, Liliths Acker wurde umgegraben. Adams Same wurde ausgeschüttet, Lilith sog den Lebenssaft des Samens auf durch ihre innerliche Schlange, schuf aus Lust die geistige Erleuchtung. Lilith hob die Stimme froh in Freiheit. Adam, Adam, ich will oben liegen. Lilith will jetzt einmal Adam lieben. Reiten will ich auf dem starken Hengste. Adam sagte, Herrschaft ist des Mannes, sei das Weib die Dienerin des Mannes. Abbild ist der Mann von Christi Antlitz, Abbild ist das Weib der Kirche Christi. Lilith flüsterte den Namen Gottes, Jahweh ist die Gottheit der Befreiung. Lilith machte frei sich von den Fesseln, aufflog Lilith in den lichten Äther. Lilith ist das wahre Adlerweibchen. Dieses Adlerweibchen liebt die Freiheit. Dieses freie Adlerweibchen Lilith schaut als Sonne an den Namen Gottes. Sechs. Fort war Lilith, Adam war alleine. Adam war allein in tiefstem Jammer, und er jammerte vor seinem Gotte, und er klagte Gott die schweren Leiden. Meine Seele hast du mir genommen, Gott, genommen meine zweite Seele. Absolute Einsamkeit ist Adam. Adam ist ein Ich, das sich verloren. Aus der Seele Adams ist gewichen der geheimnisvolle Atem Liliths. Atme wieder in mir, Atem Liliths. Komm zurück, o Lilith, o mein Atem. Höre die Feuersglut der Seufzerhauche flüstern, freie Frau, dass ich dich brauche. Ach, wie Adam Lili braucht zum Leben, wie der Körper braucht der Seele Atem. Gott, der Vater, fühlte herzlich Mitleid mit des armen Adam Jammerelend. Gott, der Vater, schickte Himmelsboten, schickte Lilith reine Himmelsgeister. Diese reinen Himmelsgeister sprachen, Lilith, Lilith, komm zurück zu Adam. Gib du Adam seine Seele wieder. Blase Adam wieder ein den Atem. Lilith aber steigen Angesichtes und mit einem wilden, freien Herzen schwieg die Himmelsgeister an, verstummte, wollte nicht zurück zu Adam kommen. Ernsthaft sagte Lilith zu den Engeln, ich will nicht gebraucht sein, ich will frei sein. Ich will nicht gebunden sein an Adam. Mir genüge es, mich selbst zu lieben. Sieben. Adam lag in seiner Trance der Ohnmacht, und da kam Gott mit einem scharfen Messer, wühlte in der Brust des Mannes Adam, schnitt die Rippe aus dem Busen Adams. Manche sagen, das war Adams Rippe. Andere sagen, das war Adams Flanke. Ja, ich glaube, es war die Flanke Adams. Eine Flanke kann allein nicht stehen. Erst die Rippe saß sie unterm Herzen, denn es war gewiss kein Schädelknochen, nicht der Stirn entsprungen, die Geliebte, sondern aus dem Fleisch und Blut des Herzens. Gott schuf Eva, Lobpreis sei dem Schöpfer. Lobpreis und Anbetung sei des Schöpfers Schönheit, deren Abglanz in der Schöpfung Schönheit leuchtet, in der Schönheit Evas. Heute Morgen sah ich geistig Eva, Eva nackend in dem Garten Eden. Eva nackt im Freudengarten Eden war die höchste Wonne meiner Seele. ihre makellosen, vollen Brüste. Äpfel waren an dem Lebensbaume und der Becher ihres breiten Beckens feige war vom Baume der Erkenntnis. Evas Körper war ein Freudengarten. Evas Seele inkarniert im Körper war Verheißung allerhöchster Wonne in Vereinigung mit Gottes Schönheit. Sagen selbst die Mystiker und Weisen, die Erleuchteten und Theologen, Evas Nacktheit war von solcher Schönheit, dass die reinen Geister lüstern wurden. Seraphim zu Feuerschlangen wurden, Throne wurden nackte Liebesgötter, Fürstentümer in dem Venushimmel brannten in wahnsinniger Begierde. Gabriel erotischen Begehrens rührte mit des Zepters Spitze Eva, Michael erotischen Verlangens stand als starke Säule da vor Eva. Acht. Vor der einen allerhöchsten Gottheit standen Adam und die schöne Eva, Adam nackt im Freudengarten Eden, Eva nackt im Freudengarten Eden. Und der allerhöchsten Gottheit Segen ruhte über Isch und seiner Ischer. Auf dem Mann lag Ernst die Hand des Vaters, auf dem Weibe war der Hauch der Gottheit. Gott sprach Adam nackt und Eva nackend, in Vereinigung der schönen Liebe, eins seid in dem Paradies des Himmels auf der Erde in der Ehe Gottes. Adam, angetraut von Gott dem Vater und dem Sohne und dem Geist der Liebe, ist die schöne Eva dir zur Gattin, werdet eins, vereint zu einem Fleische. Adam lade ich mit seiner Eva an den Tisch des Hochzeitsmahles Gottes. Adam, liege du mit Gott zu Tische, Eva, liege du mit Gott zu Tische. Gürten wird sich Jesus wie ein Sklave und das Mahl bereiten für die Gatten. Eva, speise du das Brot des Lebens, Adam, trinke du den Wein des Heiles. Adam, nimm dir von dem goldenen Tische Lebensäpfel, der Erkenntnisfeige. Eva, du empfang aus Jesu Händen süße Speise schmelzend in dem Munde. Eva nackend lag zu Tisch mit Adam. Jesus lehrte sie die Weisheit Gottes. Jesus lehrte sie des Geistes Freundschaft. Eva lauschend hing an Jesu Lippen. Engel standen um den Tisch der Hochzeit, Cherubim wie nackte kleine Kinder, Seraphim wie schöne Schmetterlinge flatterten um Evas lange Locken. Alle Chöre priesen Evas Schönheit, alle Chöre lobten Evas Liebreiz, alle Chöre sangen Evas Seele, alle Chöre jauchzten froh um Eva. 9. Samael war in dem Himmel Seraph, in der Jugend gleich dem Morgensterne, residierend auf dem Berg der Götter, strahlend in Gottähnlichkeit der Schönheit. Aber Samael erhob in Hochmut wegen seiner Schönheit sich und sagte: Ich bin schöner als die schöne Gottheit. Ich will sitzen in dem Thron der Gottheit. Samael war voller Neid und Hochmut, als er sah, wie alle Engelschöre Eva feierten in ihrer Schönheit. Da beschloss er, Eva zu verführen. Samael kam in Gestalt der Schlange, schlang sich um den Feigenbaum von Eden, sprach, ich bringe Eva die Erleuchtung, ich bin der geheimen Weisheitsschlange. Lüstern lispelnd lockte so die Schlange Eva und verführte die Geliebte, die verbotene Feige sich zu pflücken, Eva pflückte die verbotene Feige. Doch im gleichen Augenblick erschienen ist der Todesengel mit dem Namen Azrael und sprach zur schönen Eva: Eva, Eva, du musst einmal sterben. Eva sich entsetzte vor dem Tode, nackte Todesangst befiel die Schöne, und sie seufzte: Soll im Totenreiche ich denn ohne den Geliebten leben? Wie soll ich das Totenreich ertragen ohne Adam? Wie soll meine Seele ohne ihren Körper die Verdammnis in des Todes Ewigkeit ertragen? Eva also gab aus Liebe Adam die verbotene Feige der Erkenntnis. Adam speiste die verbotene Feige wie ein süßes Sakrament der Sünde. Zehn. Gott der Ewige in seiner Schönheit mit dem göttlichen Messias Jesus in der Energie des starken Geistes voller Männlichkeit vertrieb den Teufel Samael aus Gottes Königreiche. Samael dem Blitz gleich stürzte nieder. Wehe aber euch, o Meer und Erde, und Samael ist nun zu euch gekommen. Gott der Ewige ist heilig, heilig, heilig Gott der Ewige der Scharen. Eva hat beleidigt Gott den Vater. Gott war voller Traurigkeit und Unglück, dass er Eva nun vertreiben musste, dass er Adam nun verjagen musste aus dem schönen Freudengarten Eden, diesem Paradies der schönen Liebe. Eva musste nun hinab mit Adam auf die unterste der sieben Erden, in die Finsternis der tiefsten Erde. Doch das war noch nicht genug der Strafe. Eva gab aus Liebe ja zu Adam, Adam die von Gott verbotene Feige, um im finsteren Totenreich zusammen mit dem vielgeliebten Mann zu bleiben. Darum züchtigte der Himmelsvater Eva mit der Züchtigung der Rute, dass er Adam führte fort von Eva. Eva blieb in Finsternis alleine. Gott der Vater führte einsam Adam auf die Erde Adama, die zweite von den sieben Erden. Adam lebte auf der Mutter Adama alleine. Aber wehe, Adams Buch Sophia flog gen Himmel auf mit Adlerflügeln. Adam wehe, klagte: Buch Sophia, Buch Sophia, du hast mich verlassen. Elf. 130 Jahre lebte Adam auf der Mutter Adama mit Lilith, der Verführerin der Buhldämonen. Adams Samen in dem Schoße Liliths zeugte allerlei Dämonenkinder, große Riesen und monströse Wesen. Voll die Fabeln und Altweibermärchen und die Mythen sind von den Dämonen, welche Adam zeugte mit der Lilith. Koboldmutter wurde Mutter Lilith, war Zyklopenmutter, Riesenmutter, Zwergenmutter, Ungeheuermutter. Lilith stand mit ihren Kindern Lilim an dem Wasser im gelobten Lande und versteckte ihre Lilim-Kinder im Gebüsche, ohne sie zu taufen. Diese ungetauften Lilim-Kinder sich verwandelten zu Feen und Elfen, zu Sirenen und zu Wassernymphen, zu Dryaden in den Bäumen leben. Diese ungetauften Lilim-Kinder wurden Boxdämonen und Satyre, wurden Faune mit den Ziegenfüßen, Nachtgespenster, Raben schwarze Seelen. Eva aber in der finsteren Erde sich mit Samael verband in Unzucht. Nicht vereinte sie die Ehe Gottes, sie verbanden sich in freier Liebe. In der Liebe, die mit Hass gemischt ist, in der Süße, die mit Zorn gemischt ist, in der Treue, die zugleich auch treulos, in der Lust, die ist zugleich Verachtung. Adams Schicksal war auch Evas Schicksal. Adam schlief mit einer Buhl Dämonen. Eva tat sich auf der Kraft des Teufels. Diese Gegenhochzeit war nicht heilig. Diese Gegenhochzeit war vom Feinde, und die Kinder dieser Gegenhochzeit waren ungetaufte Monsterkinder, Satans Söhne und Dämonenkinder. Zwölf. Endlich, endlich hatte Gott Erbarmen. Nach der langen Züchtigung der Rute und den bitterlichen Reuetränen und den Sühneleiden der Verbannten. Endlich holte Gott die schöne Eva aus der Finsternis der tiefsten Erde, führte Eva Adam zu dem Gatten, der die Mutter Adama bewohnte, führte Adam dann mit seiner Eva, wie auf einer Himmelstreppe Stufen, sie von einer Erde zu der nächsten, bis zur siebenten der Mutter Erde, unsere allergroße Mutter Erde, dieser bläuliche Planet im Meere, wurde Heimat nun des Ehepaares, und sie lebten still in sanftem Frieden. Ganz vertraute, eheliche Liebe machte Adam zum Mitschöpfer Gottes, Eva zur Mitschöpferin der Gottheit, Eva so gebar den Erstgeborenen. Kain der Name war des Erstgeborenen. Kain war von Beruf ein Mann des Feldes. Niemals schlachtete ein Tier der Landmann. Kain trank nicht einmal die Milch der Kühe. Eva aber wurde wieder schwanger. Riesengroß die vollen Mutterbrüste strömten über schon von süßer Trostmilch. Aus den Spitzen tropften süße Tropfen. Eva brachte Abel auf die Erde. Abel stammte aus dem Universum, wo er die galaktische Ernährung aus der Sonne Galaxie gesogen. Abel aber wurde Lämmerhirte, und er schlachtete dem Herrn ein Lämmchen. Blut des Osterlammes an der Pforte. Abel ward von Gott gerecht gesprochen. 13. Aber Adam war ganz trostlos traurig, dass das Buch Sophia blieb verschwunden. Was ist alle Liebe dieser Erde ohne Vormundschaft der Weisheit Gottes? Adam schaute Eva an, die Schöne. Also dachte Adam schmerzlich seufzend, hätte ich doch noch das Buch Sophia, könnte ich der Gottheit Wort vernehmen. Diese Schönheit Evas ist vergänglich, und die Seele Evas ist nicht Gottheit. Doch der Liebewort im Buch Sophia ist die Gottheit in dem Leib des Wortes. O du vielgeliebtes Buch Sophia, reizend war dein Schmuck und deine Kleider, doch ich liebe mehr noch deine Nacktheit, ganz unwiderstehlich deine Seele. Und im Inneren deiner Seele aufstrahlt Gott. Gott strahlt dir aus deinen Augen. Gott in dem Geheimnis deines Geistes. Diese Gottheit hat mich nun verlassen. In Verzweiflung Adam, trostlos traurig, ganz verstrickt in desolaten Wahnsinn. Adam suchte selber sich zu morden und mit freiem Willen sich zu töten. Da erbarmte sich der Herr im Himmel. Jesus, Adam gab das Buch Sophia wieder, Adams Lieblingsbuch Sophia kam mit Adlerflügeln von dem Himmel. Adam liebevoll umschlang als Gatte dieses vielgeliebte Buch Sophia. Immer tiefer drang er in den Schoß ein und erkannte die Geliebte mystisch. Dieses Buch Sophia überliefert ward von Adam auf den Vater Abraham, welcher stiftete den Eingottglauben und das auserwählte Volk der Juden. Meine Muse ist der Überzeugung, Vater Abraham sei in Wahrheit Brahma, das geheimnisvolle Buch Sophia sei nun Eigentum der Tantra-Meister. 14. Eva schließlich zählte 1000 Jahre, da versetzte Gott sie in den Himmel. Milton schaute Eva in Visionen, Klopstock Eva sah in Morgenträumen. Dante schaute Eva in dem Himmel, rechts vom Throne unserer lieben Frauen. Aber Adam blieb allein auf Erden, 1000 Jahre Einsamkeit auf Erden, bis sich Vater Noah sein erbarmte und ihn in den Schoß der Arche aufnahm. Und nachdem die Sintflut abgelaufen, auf dem Ararat mit ihm vom Wein trank. Nach Jerusalem zog Adam weiter, wo er auf dem Kreuzweg Christus schaute. Vater Adam schaute Jesus Christus. Ich bin du und du bist ich, mein Meister. Christus ist der neue und der letzte Adam an dem Lebensbaum des Kreuzes. Christus ist die Schlange an dem Kreuze. Frau der Schmerzen ist die neue Eva. O du viele geliebte Frau der Schmerzen, neue Eva meines Paradieses, schaue auf zur Schlange an dem Kreuze, auf zur Schlange an dem Lebensbaume. Neue Eva, führe Vater Adam, dass er ablegt seinen alten Adam, dass er anzieht nun den neuen Adam, dass er werde gleich dem neuen Adam. Ist der alte Adam erst geworden zu dem neuen Adam Jesus Christus, wird der neue Adam sich vermählen mit des Paradieses neuer Eva. Wenn die alte Eva Edens Garten mir verscherzt mit Schlange und mit Feige, lädt mich in den Schoß die neue Eva, ihres Himmels Schoßes Wonnegarten. Ein Lustgartenparadies der Wonne ist die neue Eva in dem Himmel, wo vom Lebensbaum des Heiles Schlange schenkt die Feige ewiger Erkenntnis.